Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war heute nicht im Gym und ich gehe auch nicht ins Gym heute. Und wahrscheinlich auch die ganze Woche nicht mehr. Mir ist nämlich gestern beim Training, also nachdem ich das Video für euch fertig gemacht habe, bin ich gestern ins Gym gefahren und dann habe ich eine ungeschickte Bewegung gemacht und habe mir den unteren Rücken verknackst. Die Lendenwirbelsäule hier unten. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, gestern war Brust dran und dann sind da ja die Kurzhanteln und ich wollte Schrägbank, so eine ähnliche Bank wie ich, da hinter dem Stuhl steht so eine, die habe ich mir geholt, als die Gyms geschlossen waren. Da habe ich mir so eine Bank geholt, damit ich zu Hause dann auch schräg und so weiter mit Hanteln trainieren kann. Jetzt habe ich nicht mehr so den Bedarf dafür, weil jetzt sind die Gyms ja wieder auf. Und jedenfalls, was ich euch sagen wollte, da habe ich, sorry, ja. Da habe ich jedenfalls auch schräg, wollte ich hier die obere Brustmuskulatur hier schön trainieren. Und ich mache mich dann mal schön warm, damit ich nichts verkehrt mache und steigere dann das Gewicht. So, das Warmmachgewicht ist so 20 Kilo, 17,5, je nachdem, wie die Außentemperatur gerade ist. Mache ich erstmal gemütlich alles warm. Dann steigere ich langsam 20 Kilo, 22,5, 25, 27, um so die Sehnen, die Muskulatur an dieses steigende Gewicht zu gewöhnen. Und irgendwann gehe ich dann auf 30, 32,5 und so 35 pro Seite ist aktuell so mein Maximum. Jedenfalls wollte ich dann, war ich mit der 30er durch und wollte dann die 32,5er nehmen und habe mich irgendwie beim Rausheben, das ist ja schon ein Gewicht, 32,5 also pro Kurzhantel. Und beim Rausnehmen habe ich irgendwie blöd gestanden, also so schräg vom Spiegel, irgendwie dumm da gestanden und die total unkonzentriert diese Hantel da rausgewuppt mit so einem Schwung und da war es schon geschehen. So der Schmerz einmal so richtig zusammengezuckt hier unten im Rücken und in dem Moment war quasi das Training fast zu Ende. Also ich konnte dann nur noch diese Dips, ich konnte noch meine Dips machen. Ich habe dann 5 Sätze à 10 Wiederholungen Dips noch gemacht, schön rein, noch ein bisschen unter Schmerzen mit Seilzug noch, weil jedes Mal, wenn ich den unteren Rücken dann noch bewegt habe, dann also musste ich das Training dann quasi nach 20, 30 Minuten dann abbrechen. Das war es dann gestern für mich. Und ja, also der Schmerz war dann definitiv da. Und ist jetzt auch immer noch da. Und heute Morgen war es, wie gesagt, so grausam. Also ich kam vor Schmerzen heute Morgen gar nicht aus dem Bett. 45 Minuten habe ich mich da gewunden. Und da ist mir eine Geschäftsidee gekommen, beziehungsweise ist mir nochmal der Wert für seniorengerechtes Wohnen nochmal bewusster geworden. Dass, wenn man sich das jetzt verknackst, dann gut, bei mir geht das wieder weg. Ich werde überall in 3 Tagen wieder voll da sein. Aber wenn man das jetzt dauerhaft hat, oh Gott, also das ist. Das ist schon heftig. Also, es wurde mir jetzt nochmal richtig vor Augen geführt. Deswegen verstehe ich auch, warum die älteren Leute Golf Plus wollen, dass sie hoch sitzen, warum sie alles ebenerdig wollen. Als ich hier heute Morgen durchgeschlufft bin, ich habe ja hier Laminat und da vorne dieses Stäbchenparkett und dazwischen ist so ein kleiner Versatz und da muss ich das Bein rüberheben. Und so, oh, das hat so weh. Also, unglaublich, unglaublich. Deswegen, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden. Ich werde jetzt beim Training nochmal diese Core, also alles, was hier so die Körpermitte. Also Arschmuskulatur, Lendenwirbelmuskulatur, hier unterer Rücken, Bauchmuskulatur, Seiten und so weiter. Da werde ich beim Training jetzt nochmal richtig Fokus drauf legen und mich natürlich auch extrem konzentrieren, weil ein so eine Unachtsamkeit, wie gesagt, einmal verdreht, falsch dieses schwere Gewicht da rausgenommen und schon reingezogen. Deswegen, man muss immer auf seine Haltung achten und gerade im Umgang mit diesen ganzen Geschichten sich wirklich konzentrieren. Und wie gesagt, eine Sekunde Unachtsamkeit und das ist das Ergebnis davon. Ja, also jetzt geht's schon wieder. Ich fahre gleich rüber zu meiner Ex und wenn ich das Video gemacht habe, dann gehe ich mit den Hunden heute raus. Freue ich mich auch schon, die beiden gleich wiederzusehen. Dann gehen wir eine schöne große Runde. Ist auch schön kühl heute draußen. Also das geht jetzt alles wieder, aber heute Morgen war es echt grausam. Ich habe auch ein bisschen Angst vor morgen früh, sage ich mal, wenn das dann wieder so ist. Wenn ich liege oder so, überhaupt keine Probleme, aber dieses Problem mit dem Aufstehen, über diesen Winkel halt rüber zu kommen. Ich glaube, jeder Mann hatte das schon mal, Lendenbereich. Alle 2, 3 Jahre knackse ich mir mal einen rein, ich Idiot. Und jetzt bin ich nochmal richtig wach geworden. Also das muss jetzt das letzte Mal gewesen sein. Ich muss diese Muskulatur da unten noch mehr stärken. Ja, so viel dazu. Also Gym, würde ich sagen, ist gerade nicht. Zum Glück muss ich auch jetzt Freitag wieder arbeiten. Ich habe auch Freitag erst einen Notartermin. Dann habe ich noch 2 Besichtigungstermine. Also bis dahin kann ich einfach einen Lauen machen und einfach jetzt mal in die lange Regenerationsphase gehen. Ist halt einfach so, mache ich mich auch nicht verrückt. Also wenn ich da irgendwas habe, wo ich mir irgendwas reingeknackst habe, gebe ich mir auch alle Zeit, die ich brauche, um da einfach wieder zu recovern von. Und ja, so ist es gerade. Als kleines Update. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein, das Bildungssystem ist voller Frauen und wie sich das auf Jungs bzw. später dann Männer auswirkt. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir da quasi in unserer Gesellschaft eine Betermann-Fabrik haben. So sehe ich das zumindest. Weil, wenn ich das jetzt einfach mal auf meine Kindheit Revue passieren lasse, also von der Geburt bis ich 20 Jahre alt war, ist das ja zum Beispiel, und das ist ja in meinem Freundeskreis auch der Regelfall, der Vater muss arbeiten, der muss den Familienunterhalt besorgen. Mein Vater beispielsweise hat bei Kali und Salz in Dreischicht gearbeitet. Dementsprechend ist er dann aus diesen, außer was jetzt das Wochenende angeht, aber so am Tag ist er natürlich aus diesen ganzen Kindergeschichten, sage ich jetzt einfach mal, weitestgehend raus. Der braucht seine Erholungsphasen, dieses Schichtsystem, also dieser Wechsel von Tag-Nacht-Rhythmus, Nachtschicht und so weiter, geht natürlich auch so auf den Biorhythmus. Und dementsprechend ist er natürlich aus der Kinderprägung da auch erstmal so ein bisschen mit raus. Natürlich ist er da, ist gar keine Frage, aber am Ende des Tages hat man immer mit der Mutter zu tun. Also ich sage mal, die erste Zeit von, und da ist bei mir, muss ich sagen, auch viel gut gelaufen. Also als ich klein war, wenn ich das jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, da haben meine Eltern, die haben zwar später viel falsch gemacht, aber da gerade in diesen Anfangsjahren der ersten 3 Jahre muss ich wirklich für meine Eltern, also da muss ich wirklich dankbar sein, die haben vieles so richtig gemacht, dass ich einfach so selbstbewusst im Leben stehen kann zum Beispiel. Und da ist also vieles richtig gelaufen, weil die ersten 3 Jahre sind ja eine ganz maßgebliche Prägephase für die Kinder. Habe ich auch viel drüber gelesen, aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls geht es darum, man hat ja immer mehr mit der Mutter zu tun. Klar, so die ersten, bis man 5 ist, viel, viel Mutterkontakt. Klar, die Mutter stillt die Kinder, die Mutter betüdelt die Kinder, die Mutter wäscht die Kinder. Und das ist ja auch alles so in Ordnung. Gibt es ja gar nichts gegen zu sagen. Dann geht man in den Kindergarten. Und dort geht es ja weiter. Dort trifft man in der Regel auf Kindergärtnerinnen. Zumindest als ich im Kindergarten war. Ich hatte nur Kindergärtnerinnen. Es gab keine. Ich habe nie einen männlichen Kindergärtner da gesehen. Das heißt, man unterliegt wieder dem Urteil der Frau. Und irgendwie will man ja auch als Kind, wird man ja von denen zurechtgewiesen, von den Frauen, die sagen einem, was man darf und was man nicht darf. Also gewöhnt man sich schon als kleiner Junge daran, dass es völlig normal ist, dass einem Frauen sagen, was man darf und was man nicht darf. So, dann geht man aus diesem Kindergarten, also fremde Frauen sagen dem Mann, dem Jungen, dem Kind, was man darf und was man nicht darf. Dann geht man wieder nach Hause aus dem Kindergarten, wird von seiner Mutter in der Regel wieder abgeholt. Als ich ein bisschen größer war, durfte ich auch selber mit dem Fahrrad fahren. Die Mutter sagt einem wieder, was man darf und was man nicht darf. So, jetzt geht's weiter. Also man wird als Kind schon geprägt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen einem sagen, wo die Reise hingeht. Dann geht's weiter, dann kommt man in die Grundschule. Dort hat man in der Regel eine Klassenlehrerin. Ich hatte eine Klassenlehrerin, die mir sagt, wann ich in der Klasse, wie ich mich dazu verhalten habe, wann ich aufzustehen habe, dass ich jetzt nicht auf Toilette gehen darf, dass ich jetzt schon auf Toilette war. Das geht jetzt nicht, dass ich jetzt nochmal auf Toilette gehe. Also wieder eine Frau, die mir ganz klar die Richtung vorgibt, wie ich mich zu verhalten habe, wann ich das Zimmer, dieses Klassenzimmer verlassen darf, wie ich mich im Klassenzimmer zu verhalten habe. Es sind immer Frauen. So, das ist dann auch die Frau, wenn ich mich falsch verhalte in der Schule zum Beispiel, die dann meine Mutter anruft und ihr sagt, wie ich mich verhalten habe. Das heißt, dann werde ich von 2 Frauen entsprechend wieder gemaßregelt und wieder in meine Schranken gewiesen, die mir wieder sagen, wie ich mich als Junge richtig zu verhalten habe. Aber das können Frauen ja gar nicht beurteilen, wie ich mich als Junge richtig zu verhalten habe, weil es sind ja nun mal Frauen. Ich bin der Meinung, Männer könnten eher beurteilen, wie sich ein Junge richtig zu verhalten hat. Und so geht das durch das gesamte System. Auch als ich dann ich war auf einer Realschule, ich war mal auf dem Gymnasium, da war ich nicht interessiert genug dran, sodass ich abgestuft wurde auf der Realschule. Aber ich hatte überall Lehrerin, Klassenlehrerin. Da gab es natürlich auch mal einen Mathelehrer oder einen Chemielehrer und so weiter. Aber in der Regel waren es immer Lehrerinnen. Und es ist also völlig normal, dass man aus der Frauenobhut, aus der staatlichen Frauenobhut nach Hause kommt in die Obhut der Mutter. Und so war es bei mir dann auch, als ich älter war, 14, 15, 16. Ich komme aus der Schule, gehe nach Hause, da ist meine Mutter. Mein Vater ist auf der Arbeit, meine Mutter erzählt mir wieder, wie der Tag Struktur bekommt und was nicht alles nicht aus mir wird, wenn ich nicht so oder so mich verhalte. Und das bedeutet, wir haben eine Beta-Fabrik. Also es ist völlig normal, und dann habe ich das im Freundeskreis natürlich auch gesehen, dass es dann völlig normal ist, wenn wir dann auch noch, es gibt ja dann auch noch diese starken Mütter, dass es völlig normal ist beispielsweise, oder auch getrennte Mütter dann von den Vätern. Bei mir war der Vater ja zum Glück noch lange da, muss ich sagen, im Nachhinein wirklich zum Glück. Bis ich 16, knapp 17 war, war mein Vater auch da. Das ist bei mir beispielsweise, ich habe Bekannte, die sind von alleinerziehenden Müttern erzogen. Also die sind auch durch dieses staatliche Schulsystem gelaufen, durch dieses Bildungssystem, komplett von Frauen quasi indoktriniert worden in diese Welt. Und dann haben sie noch nicht mal eine Vaterfigur gehabt. Das heißt, die wurden dann auch noch von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen. Und mit so einem habe ich mich auch mal unterhalten und ich habe gesagt, beispielsweise, da ging es um dieses Thema, ob man eine Frau schlagen darf oder nicht oder wann ist die Grenze überschritten. Und mich nicht falsch verstehen, bei manchen kommt das so an, als hätte ich irgendwas gegen Frauen. Ich habe nichts gegen Frauen, absolut gar nichts. Ich habe aber auch den Risiken- und Nebenwirkungszettel gelesen, deswegen habe ich auch nicht mehr viel dafür. Aber solange das nicht meine Welt tangiert und die Frauen sollen alle auf ihre Art und Weise glücklich werden, es gibt auch viele Frauen, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, die tollen Arbeiten nachgehen und einen wirklichen Mehrwert auch für die Gesellschaft schaffen, indem sie im Krankenpflegebereich arbeiten, indem sie Tiere retten. Ich kenne viele Frauen beispielsweise, die retten Tiere, Hunde aus diesen Tötungsstationen und so weiter, bringen die hier nach Deutschland, vermitteln die hier. Und das ist natürlich auch eine nervenaufreibende Arbeit, die irgendwer selbst auf Opfern machen muss. Die machen sowas, finde ich super, ziehe ich meinen Hut vor, würde ich auch finanziell unterstützen, überhaupt gar keine Frage. Trotzdem möchte ich mit so einer Frau nicht zusammen sein. Weil in dieser Beziehungsdynamik bin ich halt redpilled und weiß, wie diese Dynamik sich auf meine Welt überträgt und was für Konsequenzen das in meiner Welt hat. Also das ist eine differenzierte Betrachtungsweise, die ich da habe. Und so viel dazu. Was ich jetzt jedenfalls sagen wollte, ist, dass der natürlich von der Alleinerziehung, und deswegen bin ich auch der Meinung, man darf eine Frau nicht schlagen. Natürlich nicht, es ist völlig klar. Aber, es gibt ein großes Aber. Es gibt halt, ich habe Frauen erlebt, wirklich hübsche Frauen, 1,75 Meter groß, die wiegen 68 Kilo, die sind schlank und so weiter, aber die sind auch trainiert zum Beispiel und die haben Power, die haben wirklich Kraft und die sind auch aggressiv, also die würden voll reinlangen in so einen Mann. Ich habe Frauen gesehen, die Männern die Nase gebrochen haben, die Männern Finger gebrochen haben, die Männern Knie in die Rippen geschlagen haben und so weiter. Und ich habe euch ja in dem einen Video, ich verlinke das hier nochmal am Ende des Videos, die Geschichte, wo ich gesagt habe, jetzt wird es persönlich, wo ich mal davon erzählt habe, wie meine Mutter mich behandelt hat. Und ich habe sie ja nicht geschlagen, ich habe sie nur mit Nachdruck aus meinem Bereich befördert, um mir das nicht bieten zu lassen natürlich. Aber ich muss wirklich sagen, und da bin ich halt der Meinung, da habe ich mit diesem Menschen auch drüber gesprochen, der von alleinerziehender Mutter erzogen wurde. Und der sagt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das kannst du nicht machen mit deiner Frau. Der war völlig empört. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und mit deiner Mutter. Und also unglaublich. Und ich sage, ja, wie willst du das denn lösen, sage ich, dieses akute Problem, dass du von einer Frau bedroht und geschlagen wirst. Ja, da muss man eine psychologische Komponente finden. Und das ist für mich alles Hokuspokus. In dem Moment, wo ich akut körperlich malträtiert werde, brauche ich keine psychologische Komponente mehr finden. Und das ist ja auch das, was ich sage. Wenn die Frau jetzt beispielsweise so nach vorne geht und den Mann so behandelt, muss sie nicht damit rechnen, dass sie nicht beruhigenden Maßnahmen unterworfen wird. Meine Meinung, stehe ich zu, würde ich immer so machen. Ich würde aber nie die Initiative ergreifen und einer Frau gegenüber handgreiflich werden. Wenn sie ihre Hände unten lässt, lasse ich meine auch unten. Das ist überhaupt gar keine Frage, das können wir alles mit Worten klären. Aber wenn sie anfängt, körperlich zu werden, hat sie logischerweise ein Problem. Egal, wer mir gegenüber körperlich wird, ich bin immer bereit, das ist doch völlig logisch. Ist doch völlig logisch. Wenn ich angegriffen werde, hat der andere quasi schon verloren. Mit dem Mindset gehe ich daran. Solltet ihr auch. Keiner sollte eure körperliche Unversehrtheit irgendwie in Frage stellen dürfen. Das ist eigentlich eine logische Geschichte und logischerweise auch keine Frau. Ich schweife schon wieder zu weit ab. Was ich erzählen wollte ist, für ihn war es also völlig normal durch dieses System, also der ist dieses gynozentrische System, ist er durchlaufen, in dem alles, indem er von Frauen konsequent zurechtgewiesen wurde, sein Leben lang, dass es ihnen sogar völlig normal erscheint, im Alter von über 30 Jahren, der ist fast so alt wie ich oder ist so alt wie ich, völlig normal erscheint, gegen diese Weiblichkeit gar nicht mehr opponieren zu dürfen, also gar nicht mehr eine Oppositionsposition eröffnen zu dürfen, auch wenn einem Unrecht geschieht. Und dazu führt das. Das heißt, wir haben dadurch, dass die Männer permanent in weiblicher Obhut sich befinden, haben wir eine Beta-Fabrik. Wir haben Männer, die gar nicht mehr wissen, was Männlichkeit überhaupt bedeutet. Dass Männlichkeit auch bedeutet zum Beispiel, das lasse ich mir nicht bieten. Das ist eine männliche Eigenschaft. Ich lasse mir das nicht bieten. Mit mir macht ihr das nicht. So, egal wer. Und das finde ich ist eine grundmaskuline Eigenschaft zum Beispiel, dass man auch Grenzen setzt und so weiter und auch diese Grenzen im Zweifelsfall verteidigt. Das ist doch logisch, wenn sie überschritten werden. Weil nur so bekommt man ja Respekt. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich eine Grenze ziehe und sage, bis hierhin kannst du mich behandeln, keinen Millimeter weiter und der andere geht über diese Grenze rüber und es gibt keine Konsequenzen. dann habe ich ja den Leumund meiner Maskulinität verloren, quasi. Das ist ja, dann habe ich ja quasi die Integrität meiner Maskulinität verloren, weil ich ja quasi die Grenze nicht aufrechterhalten kann. Das funktioniert ja nicht. Und für ihn ist es aber völlig normal. Und für diese ganzen jungen Männer ist das alle völlig normal, dass das gut ist, dass es normal ist, dass Frauen den Mann zurechtweisen. Dementsprechend ist das auch für diese Leute völlig normal, sich Frauen zu suchen oder Freundinnen zu suchen, die ein gleiches, nach gleichem Fahrplan agieren oder nach gleichem Betriebssystem, die dieses gleiche Muster an den Tag legen, ihren jeweiligen Partner immer zurechtzuweisen. Und zum Glück, ich kann das schwer beschreiben, aber mein ureigenstes Wesen, also der Alpha in mir beispielsweise, hat sich das nie so richtig bieten lassen. Ich habe schon grundsätzlich, ich habe gegen meine Mutter opponiert, ich habe gegen meine Freundin, ich habe gesagt, du hast ein Problem, dich zu fügen, sage ich. Und die einzige Möglichkeit, wie wir beide weitermachen können, ist, sage ich, du fügst dich, sage ich, habe ich zu ihr gesagt. Du fügst dich unter das, was ich sage, habe ich ihr gesagt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir beide diese Beziehung fortsetzen können. Und wenn du dich nicht fügen kannst, habe ich damals zu ihr gesagt, haben wir beide keine Zukunft. Nichts, ist nichts mehr möglich. Ich verlange, dass du dich fügst, habe ich zu ihr gesagt. Und das konnte sie ja nicht mehr hören. Du spinnst ja wohl, ich füge mich nicht und du brauchst wohl meine Therapie. Mache ich ein anderes Video mal zu. Auch spannend. Ja, jedenfalls haben wir aufgrund dieser Konstellation haben wir meines Erachtens wirklich eine Beta-Fabrik in der Gesellschaft. Das heißt, die Frauen bauen sich Männer, die sie später hassen. Die Frauen bauen Männer, die ihre Töchter später verachten und nicht respektieren. Und dann wundern sie sich, dass ihre eigenen Töchter nicht mehr glücklich werden können, weil sie diesen Herrscharen von Beta-Männern gegenüberstehen, mit denen sie nichts mehr anfangen können. Denen der Maskulinität an allen Ecken und Enden fehlt. Und deswegen würde ich auch, ich habe 22% Männer, 22% Zuschauer meines Channels sind weiblich. Also an die Frauen unter euch, wenn ihr Kinder habt, nehmt euch das mal zu Herzen und überlegt mal, was ihr mit euren Söhnen anrichtet. Wenn ihr derartige Prozesse auch noch unterstützt. Also ich bin der Meinung, eine Frau kann einen Mann nicht permanent zurechtweisen. Das geht einfach nicht. So findet er nie in seine Männlichkeit hinein. Ja, und das ist also wirklich ein großes Problem in der Gesellschaft. Und das sieht man überall. Und diese jüngere Generation, also die ich da jetzt überall sehe, denen fehlt's ja komplett an Männlichkeit. Die haben ja überhaupt, das ist ja völlig, also völlig aus den Fugen geraten, weil auch diese Dynamik, die man dann ja hat, also auch wenn zu Hause Mann und Frau noch vorhanden sind und die Frau den Mann permanent noch zurechtweist und er sich das auch noch bieten lässt, dann sieht ja der Sohn auch wieder, dass es völlig normal ist. Mein Vater wird ja schon zurechtgewiesen, denkt er sich, von meiner Mutter. Das ist ja völlig normal. Die Lehrerin weist mich zurecht, die Polizistin weist mich zurecht. Das ist völlig normal, so, dass Frauen... Jetzt suche ich mir auch noch eine Partnerin, die mir den ganzen Tag sagt, was ich mich zu Hause verhalten und was ich noch im Garten alles machen muss und dass ich jetzt noch einkaufen muss. Die stellen das ja gar nicht in Frage. Also die haben nie gelernt oder beziehungsweise die haben nie die Erfahrung gemacht, dass der Mann den Führungsanspruch hat. Und deswegen, die haben es nie gelernt zu führen. Die haben diesen Anspruch nicht, die haben es nicht gelernt und damit ist natürlich auch die Frau am Ende unglücklich. Und so haben wir eine Abwärtsspirale. Wir haben hier eine Abwärtsspirale, wir produzieren Beta-Männchen ohne Ende und das nächste Thema in diesem Zusammenhang ist ja auch, da werde ich nochmal ein anderes Video zu machen, Frauen stehen auf Sicherheit, Männer stehen auf Freiheit. Das sind zwei Ziele, die sich wirklich entgegengesetzte Richtungen beschreiten, weil Freiheit und dieses Freiheitsstreben des Mannes, diese Risikobereitschaft des Mannes, beispielsweise sich selbstständig zu machen, dafür Entbehrungen in Kauf zu nehmen und so weiter, deckt sich nicht mit den Interessen der Frau, die Sicherheit möchte und die keine Zeit der Entbehrung möchte, weil der Mann seinem Freiheitsbestreben nachgeht. Das sind alles Dinge, Dynamiken da drin. Und deswegen hatte ich auch immer schon meine Mutter, die wollte schon immer, dass ich einen festen Job habe. Weil damit hat sie auch quasi, ich habe das heute durchschaut, möchte sie auch ob sie das nun bewusst oder unbewusst macht, kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich zu beiden Teilen ist da was dabei. Sie möchte mich quasi in eine sichere Anstellung, was sie in ihrem Weltbild für sicher erachtet, was heute überhaupt noch sicher ist, ist ja auch mehr als fraglich. Aber damit ich ein sicheres Einkommen habe, um am Ende für sie auch der Fels in der Brandung sein zu können. Nicht, dass ich gerade in einer Freiheits- und Entbehrungsphase bin, in der ich ihr nicht helfen kann, weil die Ressourcen vielleicht gerade so für mich reichen. Das wollen Frauen nicht. Frauen wollen, dass Männer Überschüsse machen. Und dabei interessiert sie auch nicht der Freiheitsgedanke des Mannes oder die Risikobereitschaft des Mannes. Überhaupt das Wesen des Mannes ist ihr dabei völlig egal, wenn es um ihre eigene Ressourcenakkumulation geht, aus dem Mann heraus. Ja, wie gesagt, das sind also weitreichende Dynamiken, die da stattfinden. Und deswegen gibt es ja auch beispielsweise in anderen Kulturen, oder früher habe ich mal gelesen in einem Buch, bei den Indianern irgendwie gab es sogar so, bei der Indianerkultur, da war das so, dass die Männlichkeitsrituale hatten. Also dass die, wenn der Junge 14, 15 oder 16 war, dann musste er beispielsweise den Stamm und dieses Dorf, musste er für 6 oder 8 Monate verlassen. Dann haben die den weg, der musste raus in die Natur und musste dort 8 Monate überleben oder 6 Monate. Er musste sich also den Widrigkeiten der Natur stellen und nach 6 Monaten durfte er dann wieder zurückkommen. Er musste sein Essen selber fangen, er musste sich eine Behausung selber bauen, er musste so. Und wenn er dann zurückkam, dann hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, alleine zu überleben und dann ist er, also haben sie ihn dann feierlich als Mann quasi akzeptiert. Die Frauen haben Rotz und Wasser geheult, die wollten ihre Söhne nicht diesem Risiko aussetzen, weil dann auch mal Söhne nicht zurückgekommen sind. Das war völlig normal. Der hat es halt nicht geschafft, der war halt nicht hart genug, der war halt nicht überlebensfähig genug, der kam halt nicht zurück. So war das da. Und wenn er aber zurückkam, war er ein respektierter Mann, der bewiesen hat, dass er jetzt kein Junge mehr ist, dass er ein Mann ist, dass er überlebensfähig ist, dass er den harten Weg kann und wurde dann feierlich als Mann eingeführt und musste auch von den Frauen entsprechend als Mann respektiert werden. Und das ist ja in unserer Gesellschaft alles völlig aus den Fugen geraten. Wir werden es nicht mehr ändern können. Also ich werde es wahrscheinlich in meiner Lebzeit keine Änderung mehr hier erleben werden. Und deswegen habe ich keine andere Wahl, als meinen Weg so weiterzugehen, wie ich ihn gehe. Und es ist auch gut so. Männer, ich denke, meine Message ist klar. Lasst mir noch einen Daumen hoch da. Natürlich, wollen wir das nicht vergessen. Ne? Einen Daumen hoch bitte, schreibt mir was in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und guckt auch meine älteren Videos. Ich habe ja jetzt schon viele Videos, die über 1000 Views gegangen sind. Und das ist also wirklich krass. Wirklich krass. War ich echt gestaunt. Jetzt so viele Videos, die schon über 1000 Views haben jetzt. Also danke dafür. Und ich habe auch so das Gefühl, YouTube mag mich so ein bisschen. Die lassen mich so ein bisschen durch. Auch dank eurem Support, wie gesagt. Dafür, dass ihr mir so viele Daumen hoch gebt. Dafür, dass ihr mich kommentiert und abonniert und wahrscheinlich auch teilt und so weiter. Also Männer, ich danke euch dafür. Und wenn ich aus dem Bett komme, dann sehen wir uns morgen. Tschüss.